Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We will start with 1 Corinthians chapter 15. Wir beginnen mit 1. Korinther Kapitel 15. A new chapter. Ein neues Kapitel. Dear friends, let me give you clearly the heart of the gospel. Vers 1. Liebe Freunde, ich will euch deutlich den Kern des Evangeliums sagen, that I have preached to you. Das ich euch verkündigt habe. It's very interesting that Paul has talked about the gospel so much. Es ist sehr interessant, dass Paulus schon so oft über das Evangelium gesprochen hat. But now here to the Corinthians, he feels it necessary to again reinforce it. Und doch hält er es für nötig, es hier den Korinthern gegenüber noch einmal zu bekräftigen. But if you think all the things he wrote until now, denk mal darüber nach, was er bis jetzt alles geschrieben hat. Taught them about living Christian life. Er hat sie gelehrt, wie man als Christ lebt. Taught them about love. Er hat sie über die Liebe gelehrt. He taught them about how to use the gifts of the Spirit. Er hat sie gelehrt, wie man die Gaben des Geistes einsetzt. And now he's coming to the end of the letter. Und jetzt kommt er zum Ende des Briefes. Why does he at the end of the letter want to reinforce the heart of the gospel? Warum will er am Ende des Briefes den Kern des Evangeliums unterstreichen? Because the Apostle Paul was passionate to make sure the gospel is something that is a constant. Weil der Apostel Paulus leidenschaftlich dafür eintrat, dass das Evangelium etwas Konstantes ist. The Apostle Paul suffered so much for the church. Der Apostel Paulus hat so viel für die Gemeinde gelitten. And he had a clear understanding. Und er hatte ein klares Verständnis dafür, that starting well does not mean you finish well. Dass ein guter Anfang nicht gleichbedeutend mit einem guten Ende ist. It's very interesting that Paul had two sufferings in general. Es ist interessant, dass Paulus im Wesentlichen zweimal gelitten hat. The sufferings when people persecuted him because he preached the gospel in churches started. Zuerst litt er, als er von den Menschen verfolgt wurde, weil er das Evangelium predigte und Gemeinden gründete. And when finally the churches were started, als die Gemeinden schließlich gegründet worden waren, he suffered because the churches didn't live right. Litt er, weil die Gemeinden nicht richtig lebten. So he was not a person who just wanted to get people saved. Er war nicht einer, der nur darauf aus war, dass Menschen gerettet wurden. He cared about people very deeply. Er kümmerte sich sehr um die Menschen. And many, many people that I've met, viele Menschen, die ich treffe, they have excused that they don't care for people by simply saying, well, I'm an evangelist. Entschuldigen sich dafür, dass sie sich nicht um die Menschen kümmern. Sie sagen, nun, ich bin ein Evangelist. My job is just to get people saved. Meine Aufgabe ist es, dass Menschen gerettet werden. It's the pastor's job to get people taken care of. Es ist die Aufgabe des Pastors, sich um die Menschen zu kümmern. Have you heard the story? Kennst du die nachfolgende Geschichte? When a pastor and an evangelist, they go out hunting. Ein Pastor und ein Evangelist gehen auf Jagd. And they go into this cabin in the mountain. Sie gehen zu einer Hütte in den Bergen. And the evangelist said, I'm going to go out there and see if I can hunt some bears. Der Evangelist sagt, ich gehe da raus und schaue, ob ich ein paar Bären jagen kann. And the pastor said, okay, I'll just chill a little bit and then I'll go hunting with you tomorrow. Der Pastor sagt, okay, ich chille hier ein bisschen und gehe dann morgen mit dir auf die Jagd. So after about an hour, nach etwa einer Stunde, the pastor in the cabin hears the evangelist screaming. Hört der Pastor in der Hütte den Evangelisten schreien. Open the door, open the door. Mach die Tür auf, mach die Tür auf. And the pastor opens the door. Der Pastor öffnet die Tür. And the evangelist is running towards the cabin. Der Evangelist rennt auf die Hütte zu. And a bear is chasing him. Er wird von einem Bären gejagt. He runs inside of the cabin. Er rennt in die Hütte. But the bear is so fast. Aber der Bär ist so schnell. He runs inside after him. Dass er ihm hinterherläuft. And the evangelist says, der Evangelist sagt, I got him, now you take care of him. Ich habe ihn erwischt, jetzt kümmere du dich um ihn. Ran out of the cabin again and shut the door. Rennt wieder aus der Hütte und schließt die Tür. Paul was not that kind of a person. Paulus war nicht diese Art von Mensch. Paul cared about the gospel, but he also cared about the people. Paulus lag das Evangelium am Herzen, aber er kümmerte sich auch um die Menschen. So now he wants to reinforce them to make sure that they remain straight. Deshalb will er sie jetzt bestärken, um sicherzustellen, dass sie auf dem rechten Weg bleiben. So look, he says, er sagt, I will clearly give you the heart of the gospel that I've preached to you. Ich will euch den Kern des Evangeliums, das ich euch gepredigt habe, deutlich machen. The good news that you have heartily received and on which you stand. Die gute Nachricht, die ihr von Herzen angenommen habt und auf der ihr steht. So Paul is saying them, look, that's how I first came to you and you accepted it. Paulus sagt also, schaut, so bin ich zuerst zu euch gekommen und ihr habt es angenommen. But now you are standing in it. Doch jetzt steht ihr darin. Ich habe hier in unseren Andachten gesagt, dass ich nicht glaube, I don't believe you can lose the salvation. Dass man sein Heil verlieren kann. Don't believe that you're saved just because you're saved. Aber glaube nicht, dass du am Ende auch gerettet bist, nur weil du jetzt gerettet bist. Here he says, you have to stand in that gospel. Hier sagt Paulus, dass du in diesem Evangelium stehen musst. And Paul had the passion that people didn't only start great, but they finished great. Paulus war es wichtig, dass die Menschen nicht nur gut anfangen, sondern auch gut enden. He told the Colossians, er sagte den Kolossen, the same way you've received Christ, you have to walk in him. So wie ihr Christus empfangen habt, müsst ihr auch in ihm wandeln. We have to walk out the gospel every single day of our life. Wir müssen das Evangelium jeden einzelnen Tag unseres Lebens umsetzen. Many Christians, when they think about the gospel, viele Christen, wenn sie an das Evangelium denken, they think about something that we have accepted at a certain day in our life. Denken an etwas, das man an einem bestimmten Tag in seinem Leben angenommen hat. I believe that's a false approach to the gospel. Ich glaube, das ist ein falscher Ansatz für das Evangelium. The right approach is our salvation started and now we walk it out every day. Die richtige Herangehensweise ist, dass unsere Errettung begonnen hat und wir sie nun jeden Tag umsetzen. That's what Paul said to the Philippians. Das sagt Paulus den Philippern. You have to work out your salvation with fear and trembling. Ihr müsst euch euer Heil mit Furcht und Zittern erarbeiten. It's very sad when we make the gospel something that came to us one time in the past. Es ist sehr traurig, wenn wir das Evangelium zu etwas machen, das uns einmal in der Vergangenheit zuteil wurde. And now we just kind of live as Christians. Und wir jetzt einfach so als Christen leben. No, we've got to live in the fullness of the gospel every day of our life. Nein, wir müssen jeden Tag unseres Lebens in der Fülle des Evangeliums leben. Stand firm. Bleib standhaft. Think how many people were passionately in love with Jesus when the gospel first came to them. Überleg mal, wie viele Menschen leidenschaftlich in Jesus verliebt waren, als sie das Evangelium zum ersten Mal hörten. And now they're kind of lukewarm. Und jetzt sind sie irgendwie lauwarm. Stand in the gospel every day of your life. Bleibe jeden Tag deines Lebens im Evangelium. Share it with others, but you also have to live it. Teile es mit anderen, aber lebe es auch. See you guys tomorrow. Bis morgen.